Ich schreibe auf, was ich denke und muss es zensieren, denn dieser Staat will mich ficken wie ne Nutte auf Knien. Ich bin seit 10 Jahren Rapper und an vorderster Front und mein Sack ist so groß wie ein Heißluftballon. Meine Lieder sind noch echte deutsche Handarbeit und darum nennt mich auch dein Türkenfreund ein Nazi-Schwein. Pack den Schwanz wieder ein, hier ist kein Crow-Konzert. Du hast den Gipfel erreicht auf deinem Schuldenberg. Ich bin der, der ich bin, ein Störenfried und der Typ, der ab und zu auf deiner Süßen liegt. Denn ich bin gut gebaut und sportlich aktiv. Deine Fresse reicht schon aus für ein Mordmotiv. Ich komme auf den Punkt wie ein Fallschirmjäger und ficke deine Party mit nem Baseballschläger. Was glaubst du, wer du bist mit deinem Tyson-Schnitt? Ganz bestimmt kein harter Hengst, der geile Weiber fickt. Denn du hältst dich für den Boss, doch auf der Straße verreckst. Und mein allerbester Freund bleibt das Strafgesetzbuch. Meine Lunte, sie brennt, denn deine Mutter war fleißig. Und das Letzte, was ich brauch, ist Paragraph 130. Denn du hältst dich für den Boss, doch auf der Straße verreckst. Und mein allerbester Freund bleibt das Strafgesetzbuch. Meine Lunte, sie brennt, denn deine Mutter war fleißig. Und das Letzte, was ich brauch, ist Paragraph 130. Mein Rap ist für das Land wie eine Kugel im Lauf. Ich hab noch nie etwas im Leben wein gekauft. Ich bin der Typ, der in der Nacht an deine Scheibe klopft. Und dann schick ich dir per Post einen Schweinekopf. Du stapelst keine Scheine, sondern Sondermüll. Und deine Faulheit ist der Grund, warum dich keine will. In deiner Bude geht es rund wie in einem Flüchtlingsheim. Denn ich mache ein neues Album und die Grünen schreien. Ich dreh euch alle durch die Mühle wie Kaffeebohnen. Und dein fetter Vater muss sich seine Wampe schonen. Ich schicke meine Drohnen durch das ganze Land. Und du ziehst wieder los und sammelst Flaschenpfand. Der Wahnsinn hat einen Namen, Bundestag. Nur hilft beim Scheiße labern auch kein Lungenarzt. Der Bundesadler bleibt ein Pleitegeier und seine Krallen stecken tief in euren kleinen Eiern. Denn du hältst dich für den Boss, doch auf der Straße verreckst. Und mein allerbester Freund bleibt das Strafgesetzbuch. Meine Lunte, sie brennt, denn deine Mutter war fleißig. Und das Letzte, was ich brauch, ist Paragraph 130. Du hältst dich für den Boss, doch auf der Straße verreckst. Und mein allerbester Freund bleibt das Strafgesetzbuch. Meine Lunte, sie brennt, denn deine Mutter war fleißig. Und das Letzte, was ich brauch, ist Paragraph 130.